Aus Anlass des 23. Todestages von Genossen Kim Il-sung gab es am 6. Juli in der Solidaritätsorganisation der Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas eine Veranstaltung für die Niederlegung eines Blumenkorbs an dem Sonnenporträt von Kim Il-sung. Daran nahmen der Generalsekretär und die Mitglieder der Solidaritätsorganisation, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der TVJK in Kuba und die Mitglieder der Botschaft teil. Die Teilnehmer legten an dem Sonnenporträt von Kim Il-sung den Blumenkorb nieder und erwiesen ihm die Hochachtung.